Willkommen erstmal, es ist ja schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt alle einigermaßen Platz gefunden, weil wir jetzt so langsam mal anfangen würden. Gut. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen im Namen des Seminars für angewandte Unsicherheit, die SAU, bei unserer circa sechsten Veranstaltung in der Veranstaltungsreihe Kapitalismus am Rande des Nervenzusammenbruchs zu Krise und Überwachung. Ich würde einfach nur mal kurz ein paar Worte sagen zu unserer Veranstaltungsreihe und was wir uns dabei gedacht haben, um dann überzuleiten zu dem heutigen Thema. Wir beschäftigen uns, also das Seminar für angewandte Unsicherheit, seit einiger Zeit, also genau gesagt seit 2001, mit Überwachung und haben festgestellt, dass es notwendig ist, das Thema besser einzubinden in den kapitalistischen Kontext, in dem wir hier Überwachung erleben. Und haben deswegen angefangen, uns anzuschauen, wie Überwachung in verschiedenen Phasen des Kapitalismus aussieht, da der Kapitalismus ja durchaus interne Veränderungen durchmacht, ohne dabei aufhört, Kapitalismus zu sein. Und diese verschiedenen Phasen des Kapitalismus sind sozusagen vermittelt durch die Krisen, die dazwischen stattfinden. Also ganz grob kann man sagen, jetzt so für Westeuropa bzw. USA, dass die Weltwirtschaftskrise das Ende des frühen industriellen Kapitalismus bedeutet hat und den fordistischen Kapitalismus eingeleitet hat, auch wenn der in Deutschland erst so nach dem Zweiten Weltkrieg richtig eingeschlagen hat, der dann wiederum durch die Wirtschaftskrise in den 70er Jahren abgelöst worden ist von etwas, was wir vielleicht provisorisch postfordistisch nennen können. Für diejenigen, die jetzt mit dem Begriff nicht so viel anfangen können, insofern sie für das heutige Thema relevant sind, werden sie auch nochmal in den Vorträgen heute erklärt werden. Das ist nur so unser grobes Schema, nachdem wir sagen, die Verhältnisse in der heutigen Krise lassen sich vielleicht besser verstehen durch den Vergleich mit anderen Krisen, zu schauen, wie es in anderen Phasen des Kapitalismus aussah. Im Rahmen dieser Reihe versuchen wir halt verschiedene Aspekte der aktuellen Krise und auch der historischen Krisen zu betrachten. Und ich denke, spätestens seitdem von der Bundesregierung mit rassistischen Klischees darauf hingewiesen worden ist, dass die größten Opfer der ökonomischen Entwicklung ja selber schuld daran seien. Und ganz speziell im Fall Griechenland ist es ja passiert und das Ganze auch noch von den Medien sehr stark aufgenommen worden ist, dürfte klar sein, dass das Thema rassistische Diskurse in der Veranstaltungsreihe zur Krise nicht fehlen darf. Auf der anderen Seite darf das Thema auch nicht fehlen in einer Veranstaltungsreihe zur Überwachung. Und zwar aus zwei Gründen. Auf der einen Seite ist klar, dass rassistische Diskurse auch immer mit rassistischen Institutionen, Grenzregimen, Migrationsregimen verbunden sind, wo sich das Ganze dann auch verkörpert in Institutionen, in denen das Ganze mit Ausschluss, Repression, Kontrolle einhergeht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir denken, dass wir die Frage wichtig finden, inwiefern die rassistischen Diskurse selbst schon disziplinierende Wirkung haben und insofern auch in sozusagen das Kontroll- und Überwachungsregime des Postfordismus hineinpassen. Was so ungefähr zu unserer Motivation, warum wir diese Veranstaltung heute machen. Wir müssten noch Flyer auslegen, wo die anderen Veranstaltungen in dieser Reihe erwähnt werden zum Ablauf heute. Wir werden gleich zwei Vorträge hören von Vasilis und Sebastian, das wird circa eine Stunde dauern. Danach haben wir eine kurze Pause, die wird circa 5 Minuten dauern. Es ist uns egal, was ihr in dieser Pause macht. Ich werde dann rauchen. Und danach werden wir dann Zeit haben, die Themen zu diskutieren. Damit gebe ich das Wort mal. Erstmal hallo und vielen Dank, dass wir eingeladen wurden, bei dieser wunderbaren Veranstaltungsreihe sprechen zu dürfen. Und klar, das Thema ist Rassismus und Krise. Wir haben eine gewisse Arbeitsteilung vorgenommen. Ich kümmere mich zuerst um eher so den Mediendiskurs und aktuelle Debatten, Integrationsdebatte in Deutschland. Und also werde das die empirische Grundlage dafür liefern, die dann Vasilis eher aus einer theoretischeren Perspektive dann nochmal reflektieren wird. Aber es sind eher so zwei getrennte Vorträge, die aber aufeinander aufbauen und wahrscheinlich sich auch an einigen Punkten ergänzen werden. Und du musst auch sagen, dass wir zusammenarbeiten, ne? Ja, wir arbeiten natürlich auch zusammen. Noch kurz, willst du dich noch vorstellen? Du kannst dich ja gleich vorstellen, wenn du willst. Also ich bin aus Berlin und bei der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt und bin auch in Duisburg beim Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung und das deckt auch ungefähr ab, wo ich mich bewege, also so zwischen Wissenschaft und rassismuskritischer und antirassistischer Praxis, und das ist so mein theoretischer Zugang dazu und auch praktischer Zugang. Ja, in Vorbereitung zu dieser wunderbaren Veranstaltung habe ich mir verschiedene Beiträge und Texte mal angeguckt und mich gefragt, welches Verständnis von Rassismus, Kapitalismus und Krise so im Mainstream vorherrschend ist. Also wie dieser Zusammenhang von Rassismus und Krise und bezogen auch auf Ökonomie medial dargestellt wird. Und da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Es gibt eine konservative These, die das eher in Richtung Überfremdungsängste der Mehrheitsgesellschaft artikuliert. Dann gibt es die beliebte Desintegrationsthese, nach der Menschen Angst vor sozialen Abstieg haben und dann gewissermaßen in Migrantinnen so ein Sündenbock, also das ist diese Sündenbock-Funktion-These, da entsprechend dann das, also dass sich das darauf dann abzielt. Und dann gibt es natürlich auch noch die beliebte These vom falschen Bewusstsein, nach der schlicht die Arbeiterinnen und Arbeiter ihre wirklichen Interessen nicht erkennen würden und praktisch verblendet durch Ideologie dann den falschen Feind sich heraussuchen würden. Zu diesen ersten beiden Thesen werde ich nicht viel sagen, an dieser dritten werde ich mich eher ein bisschen abarbeiten jetzt zu Beginn. Alle drei Erklärungsmodelle haben im Grunde gemeinsam, dass sie Rassismus als Phänomen nicht gerecht werden, meiner Meinung nach. Also sie blenden die Reichweite des Rassismus aus, und das zeigt sich zum Beispiel auch, wenn in Bezug auf Rassismus und Krise sich vor allem mit der extremen Rechte oder mit militanten Rassistinnen auseinandergesetzt wird. Die stellen natürlich ein konkretes Problem dar für Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, doch die Einengung auf nur Nazis und militante Rassisten führt dazu, dass die grundsätzlichen Strukturen einer rassistisch strukturierten Gesellschaft ausgeblendet werden. Dass Rassismus gesamtgesellschaftlich verankert ist, davon legt tagtäglich Alltagsrassismus und institutioneller Rassismus Zeugnis ab. Und im Übrigen auch der Rassismus innerhalb der Linken. Das wesentliche Problem besteht aber bei diesen drei Erklärungsansätzen, dass Rassismus in den kausalen Zusammenhang gesetzt wird, also oder auch funktionalistisch gefasst wird. In dem Sinne, es gibt jetzt irgendwie eine Krise und Rassismus ist die Folgerung davon. Also der kausale Zusammenhang, Krise, und dann das führt unweigerlich zu Rassismus oder bringt auch in den meisten Ansätzen Rassismus erst hervor, so die Mainstream-Deutungen. Hier neigen und dieser Rassismus wird mehr, weil Teile der Bevölkerung eben die Angst vor dem sozialen Abstieg haben und die Sündenböcke suchen. Und da neigen dann kapitalismuskritische Ansätze, die dann eher auf das falsche Bewusstsein dann abzielen, darauf, Rassismus im Grunde zu vereinfachen und alles nur logisch aus den objektiven Produktionsverhältnissen abzuleiten. Doch Rassismus ist auch widersprüchlich und ist auch nicht unbedingt nur gegen die Interessen der weißen Arbeiter gerichtet. Das sind jetzt zwei Aspekte, auf die ich kurz eingehe. Also das erste ist die Widersprüchlichkeit. Also Rassismus und Kapitalinteressen können durchaus auch entgegengesetzt stehen. Also wenn zum Beispiel aktuell auf parlamentarischer Ebene gesagt wird, wenn auf parlamentarischer Ebene ein völkischer Nationalismus oder so vertreten wird und gesagt wird, keine Einwanderung, auch nicht Fachkräfte, so wie es Seehofer oder so sehr häufig tut, dann steht das im Widerspruch zu Wirtschaftsverbänden, die eigentlich die ganze Zeit genau das Gegenteil behaupten, um eben entweder günstigere Hilfskräfte aus dem Ausland anzuwerben oder Facharbeiter. Also da ist schon mal, kann man das nicht so logisch ableiten, wie das teilweise getan wird. Der zweite Aspekt, also der Aspekt, dass Rassismus nicht unbedingt auch weißen Arbeiterinnen schadet, das lässt sich ganz gut verdeutlichen am nationalen Klassenkompromiss, wie wir ihn im Fordismus hatten, also wurde auch gerade schon angesprochen. Also in der fordistischen Nachkriegsära in der BRD, in der, also noch Industrialisierung und Fabrikarbeit. Auf diesen Zusammenhang hat beispielsweise Taryn Turkman hingewiesen, indem sie gezeigt hat, dass Mitte der 50er Jahre Gewerkschaften relativ stark waren, was dann dazu führte, dass Arbeiterinnen, also weiße deutsche Arbeiterinnen, nicht länger bereit waren, in Zeiten des Wachstums und des Wirtschaftswunders weiterhin zu niedrigeren und unsicheren Löhnen, also zu niedrigeren Löhnen und in unsicheren Arbeitsverhältnissen zu arbeiten. Und das konnte sie auch dank starker Gewerkschaften und sowas konnte das durchgesetzt werden. Das Kapital wiederum suchte dann nach Möglichkeiten, um diesen höheren Löhnen zu begegnen und setzte auf eine regulierte Arbeitsmigration, zunächst aus Südeuropa, später aus der Türkei, womit man im Übrigen auch auf bereits bestehende Migrationsbewegungen reagierte. Die weißen Arbeiterinnen bzw. die Arbeiterinnen mit Sesshaftigkeitshintergrund stiegen in der betrieblichen Arbeitsteilung auf, bekamen Lohnsteigerungen und so weiter und eine arbeitsrechtliche und soziale Absicherung. Während also die einheimischen weißen Arbeiterinnen sich dann auch kulturell zu einer Mittelschicht zählen konnten und innerhalb der Arbeitsteilung aufgestiegen sind, fand eine, wie es oft beschrieben wird, Unterschichtung statt durch Arbeitsmigrantinnen in schlechter bezahlten Jobs, in prekären Arbeitsverhältnissen und so weiter. Also diese zweite These, dass es im Grunde im Interesse der Arbeiterin sei oder dass Rassismus als falsches Bewusstsein wirkt und im Grunde gegen die Interessen der weißen Arbeiterin wirkt, kann man so nicht einfach unterschreiben. Also es ist ein bisschen komplexer. Also es macht keinen Sinn, Rassismus zu verengen auf falsches Bewusstsein oder das als reines Krisenphänomen zu deuten. Ich folge damit bei dem Verhältnis zwischen Rassismus und Krisen eher Etienne Balibar, der sich schon vor ein paar Jahren ein paar Gedanken dazu gemacht hat und von der Wechselwirkung von Krise und Rassismus ausgeht. Das heißt, Rassismus taucht nicht erst durch Krisen auf, ist also nicht einfach nur ein Krisenphänomen, sondern in der nationalen Identität angelegt und strukturell verankert. Er wird vielleicht durch Krisen sichtbarer und er verändert sich vielleicht auch innerhalb von Krisenprozessen, darauf werden wir heute noch weiter eingehen, und er verändert sich auch hinsichtlich der Klassenzusammensetzung. So, was heißt das jetzt? Also das ist so mein Hintergrund, von dem ich jetzt ausgehe und mir das empirisch anschaue, welche Krisenphänomene es heute gibt. Was heißt das jetzt für diese Analyse, für mich, die Konsequenz? Die liegt darin, dass ich nicht aus einer Perspektive einer statischen Rassismusanalyse vorgehen möchte, also eine statische Rassismusanalyse, die feste Subjekte und Objekte kennt und alles unter dieser Hintergrundfolie betrachtet, sondern mir vor allem die Veränderungen, die Wandlungen und die Widersprüche des Rassismus anschauen möchte. Und wenn wir uns die Krise 2007 fortfolgende und Rassismus anschauen, da gibt es meiner Meinung nach zwei grundsätzliche Tendenzen. Einerseits die Tendenz, dass traditionelle etablierte Rassismen reaktiviert und sichtbarer werden und andererseits eine andere Tendenz, die ich dann nachher anhand der Integrationsdebatte in Deutschland nochmal nachzeichnen möchte, und zwar, dass die Grenzen zwischen innen und außen, zwischen wir und sie, teilweise flüssiger funktionieren. Und da wird auch Vassilis nachher nochmal bestimmt drauf eingehen. Also fangen wir an mit dem ersten Punkt, also die Reaktivierung von etablierten traditionellen Rassismen. Und das ist jetzt eher so skizzenhaft. Also was ist auffällig momentan in Europa? Das ist erstens, dass seit der Krise wieder vermehrt Menschen im Fokus stehen, die von außerhalb nach Europa migrieren oder auch Menschen, die innerhalb von Europas migrieren. Nicht alle, sondern nur bestimmte Teile. Dabei ist dann häufig die Rede von, also vor allem medial, die Rede von sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen oder Armutsflüchtlingen. Diese Bezeichnungen sind grundlegend negativ konnotiert und drücken eine Delegitimierung von bestimmten Migrationsbewegungen aus. Und diese, das ist nicht nur ein diskursives, mediales Phänomen, sondern gestützt durch Gesetzesinitiativen, den Ausbau von Sicherheits- und Kontrolltechnologien, den Zusammenarbeit von EU-Staaten an den Außengrenzen, Stichwort Frontex, also gab es ja auch eine Veranstaltung dazu. Und im derzeitigen Mediendiskurs sehen wir, dass, also vor allem auch in Deutschland, sehen wir, dass vor allem jetzt gerade durch Bildkampagnen und anderes Migrantinnen aus Bulgarien und Rumänien oft mit massiv rassistischem Unterton fokussiert werden. Das ist die erste Tendenz. Die zweite, also die erste Tendenz innerhalb von der Reaktivierung etablierter Rassismen. Die zweite ist, dass festzustellen ist, dass im Zuge der Krise Hierarchisierungen zwischen Nationalstaaten bedeutungsvoller werden. Wurde auch schon angedeutet, paradigmatisch dafür sind die Erklärungen, die auf die wirtschaftliche und soziale Situation in Ländern wie Spanien, Griechenland, Italien verweisen und da die Schuld in der Bevölkerung suchen. Also sagen, dass die Bevölkerung Griechenland zum Beispiel sehr faul sei und deswegen gäbe es diese Wirtschaftskrise. Das ist natürlich besonders interessant vor dem Hintergrund, dass dabei nicht im Ansatz die deutsche Niedriglohnpolitik oder die total aggressive Lohnpolitik der letzten 10 Jahre reflektiert wird, aus der überhaupt erst die Exportüberschüsse, die jedes Jahr mit Export-Europameisterschaften und so gefeiert werden, entstehen konnten, die dann wiederum Länder in Südeuropa überhaupt erst so unter Druck setzen konnten und zumindest die Krise also mit verstärkt haben. Das spielt natürlich keine Rolle, da ist die einfache Argumentation eben, dass die Menschen in Griechenland oder in Italien oder in Spanien faul seien. Und da scheinen auch ganz klar koloniale Argumentationsmuster auf. Also das ist ja dann nicht nur die Vorstellung, dass alle jetzt die ganze Zeit nur Siesta machen und irgendwie faul sein, sondern das verweist auch wieder auf das Eigenbild. Warum ist Deutschland nicht in der Krise? Ja, weil wir hier in Deutschland natürlich besonders fleißig sind und sparsam sind und genau das Gegenstück sind zu den sogenannten Südeuropäern. Die dritte Tendenz innerhalb der Reaktivierung der etablierten Rassismen ist, dass sich auch innerhalb der Nationalstaaten der Ausschluss von Menschen oder der rassistische Ausschluss von Menschen verstärkt. Also zum Beispiel in Deutschland die letzten Jahre massiv, oder gab es eine Zunahme des antimuslimischen Rassismus, gleichzeitig aber auch eine Zunahme von Rassismus gegen Roma und Antisemitismus und so weiter. Das spielt nachher auch nochmal eine Rolle. Also dieser kurze Abriss der Reaktivierung zeigt, dass es eine Zuspitzung des Rassismus in den letzten Krisenjahren gibt, aber auch, dass sich das alles auf Kontinuitäten und auf etabliertes Wissen und auf etablierte Wissensvorräte stützt. Also Stichwort Kolonialismus und Orientalismus. Also Rassismus ist hier auch keine Folge von Krise, sondern es wird, wie gesagt, allenfalls sichtbarer. Neben diesen Entwicklungen deutet einiges darauf hin, und das steht auch heute eher im Zentrum, dass die Grenzen zwischen rassistischem Ein- und Ausschluss, zwischen Innen und Außen in der Gesellschaft durchlässiger werden. Das heißt nicht unbedingt, dass es eine Verbesserung ist, wie sich gleich noch zeigen wird, aber dass es einen dass diese Grenzen anscheinend flüssiger werden. Und das möchte ich anhand der Integrationsdebatte in Deutschland nochmal kurz nachzeichnen. Und ich habe ein bisschen zur Sarrazin-Debatte gearbeitet und an der lässt sich das relativ deutlich zeigen, aber das steht im Grunde für, die Sarrazin-Debatte ist da eigentlich nur der stärkste Ausdruck von der Integrationsdebatte, wie sie die letzten Jahre verläuft. Und spätestens seit der Sarrazin-Debatte fungiert eine dominante neoliberale Leistungsideologie die Debatte um Integration. Und da steht im Vordergrund die ökonomische Nützlichkeit von Bevölkerungsteilen für den Standort D bzw. den Standort Deutschland. Die sogenannten heimischen Leistungsträger werden allerdings nicht genauer beschrieben in Medienberichten, sondern nahezu selbstverständlich als nützlich, fleißig und leistungsstark wahrgenommen. Es findet etwas statt, was als Ethnisierung der Unterschicht bezeichnet werden könnte, und zwar, dass ein neoliberaler Diskurs um Unterschicht, wie wir ihn seit 2002 ungefähr haben, sich verknüpft mit dem rassistischen Einwanderungsdiskurs und das dann im Integrationsparadigma im Grunde aufgeht. Und da findet eine Trennung statt zwischen sogenannten nutzlosen Anderen und als nützlich erachteten Anderen. Beziehungsweise genauer ausgedrückt zwischen Musterbeispielen gelungener Integration und Integrationsverweigerern. Alles in Anführungszeichen. Auf die Musterbeispiele gelungener Integration also es ist eine Diskursfigur, die da eine wesentliche Rolle spielt und die wird vor allem in Kritik an solchen Leuten wie Sarrazin und sowas in Stellung gebracht. Und es wird dann darauf verwiesen, ja, Einwanderung ist ja notwendig, denn wir müssen ja den Standort Deutschland voranbringen. Da wird dann beispielsweise der Fachkräftemangel hervorgehoben und um die sogenannten klugen Köpfe geworben, die angeworben werden müssen, damit Deutschland im Wettbewerb um diese klugen Köpfe die Besten anzieht. Verknüpft wird dieser Ruf nach Fachkräften sehr häufig mit der allgegenwärtigen Forderung nach Sozialstaatsabbau. Ein Beispiel dazu, der Publizist Gunnar Heinzsohn konstatierte in der FAZ, dass Deutschland im Wettbewerb um die Hochqualifizierten äußerst ungünstig dasteht, weil eben Zuwandererinnen den Sozialstaat, die ausbildungslosen Jugendlichen und die wahnsinnig hohen Renten mitfinanzieren müssen. Also hier legt Heinzsohn implizit nahe, dass es gut sei, den Sozialstaat abzubauen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. zu steigern. Also hier wird das eine mit dem anderen ausgespielt. Es findet aber auch eine Tendenz statt, dass Einwanderung im Zuge des ökonomischen Paradigmas oder des neoliberalen Paradigmas dass Einwanderer überhaupt als Ware verhandelt werden. Und das zeigt nochmal ganz deutlich ein Zitat von Thomas Strauper, das zwar relativ drastisch ist, aber paradigmatisch für die Tendenz im Integrationsdiskurs steht. Thomas Strauper, für all die ihn nicht kennen, der gilt als neoliberaler Top-Ökonom vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut das heißt einfach nur Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut. Und es gab ein Streitgespräch mit Thilo Sarrazin während der Sarrazin-Debatte damals und da kritisierte der als eher als liberal geltende Ökonom Strauper Sarrazin zwar schon für Biologismus, aber zu 80% waren sich beide sehr, sehr einig, nämlich darin, dass es doch jetzt mal sehr notwendig sei, den Sozialstaat ein bisschen abzubauen und die hohen Sozialleistungen sowas zu senken. An einer Stelle wurde es aber interessant, weil Strauper selbst Sarrazin stutzig machte. Er meinte nämlich, Zitat, ich wäre dafür zu haben, vom Wohnsitzland auf das Herkunftslandprinzip umzustellen. Ausländer bekämen dann die sozialen Grundleistungen nicht mehr nach deutschem Standard, sondern nach den Regeln, die in ihrem Heimatland gelten. Dann gab es eine Nachfrage seitens des Interviewers, der fragte, heißt das dann, dass in Deutschland lebende Türken nur die Sozialhilfe auf Niveau der Türkei zustünden? Darauf antwortete Strauper folgendermaßen, ja, so ist es, bei Waren gilt dieses Prinzip. Importierte Turnschuhe werden ja auch nicht zu deutschen Löhnen und Sozialstandards hergestellt. Also das ist natürlich relativ drastisch, aber das zeigt relativ deutlich auch der Ruf nach Fachkräfte und auch den gleichzeitigen Ruf nach Abbau von Sozialstaat. Dieses Interview erschien übrigens Mitte September 2010, also genau während der Sarrazin-Debatte und blieb im Grunde unkommentiert. Also mir ist nur irgendwie zwei Zeilen in der Süddeutschen bekannt, die auf dieses Zitat Bezug genommen haben. Und dabei ist Strauper nicht nur einer der Top-Ökonomen, also vom HBWI. Er ist auch eins von 9 Mitgliedern des Sachverständigenrats Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Also hier zeigt sich der enge Zusammenhang zwischen den als nützlich begriffenen und den als nutzlos begriffenen. Sie werden entlang von der dominanten Kategorie der ökonomischen Verwertbarkeit sortiert. Und das sowohl bei Sarrazin, sowohl auch bei Buschkowski, aber eben auch bei den meisten der Kritikerinnen und Kritiker im medialen Diskurs, also auch bis ins Grüne und SPD-Spektrum hinein. Und diese, also die Kategorie bleibt im Grunde unhinterfragter Bezugsrahmen. Weitgehend. Das zeigt sich bei der allgegenwärtigen Spaltung von Migrantinnen, Postmigranten, People of Color, wenn eben gespalten wird in Musterbeispiele gelungener Integration und Integrationsverweigerer. Das Herausstellen der Musterbeispiele dient dann häufig als eine liberale Entgegnung auf so einem Biologismus à la Sarrazin. Aber die Bezugsgröße oder beziehungsweise bleibt die Bezugsgröße die gleiche. Und es wird dann argumentiert, ja, die Musterbeispiele sind zeigen ja, dass Migration ja vielleicht doch ganz gut sein könnte und wir bräuchten ja auch Fachkräfte. Und dann wird argumentiert mit einem vermeintlich neutralen und überhaupt nicht rassistischen Begriff der Leistung. Also Leistung ist hier wirklich ein zentraler Begriff im Integrationsdiskurs, weil Leistungswilligkeit mit Integrationswilligkeit zusammenfällt. Ich habe zusammen mit Hanna Schultes eine Analyse von Reportagen in Mainstream-Medien gemacht, also Reportagen über Migrantinnen während der Sarrazin-Debatte. Und diese Analyse hat das eigentlich, also da konnten wir das relativ gut ausarbeiten, was überhaupt als Integration verstanden wird. Man muss dazu sagen, dass diese Reportagen im Grunde eine Entgegnung waren, eine liberale Entgegnung auf Sarrazin. Und bestimmend für die Integration der Porträtierten in diesen Reportagen ist zuvorderst das Schaffen von Arbeitsplätzen, das Zahlen von Steuern, und in den Beiträgen bildet dann je nach Belieben Sprache, Bildung, Delinquenz, Religiosität oder der Grad der unterstellten Emanzipation bei Frauen oder eben alles zusammen das Kriterium für gelungene Integration oder nicht gelungene Integration. Es zeigt sich aber auch, dass in diesen Entgegnungen weniger mit kulturellem Rassismus argumentiert wird und dieses Aufstiegsversprechen durch Leistung in den Vordergrund gestellt wird. Und interessant ist aber, dass dieses Aufstiegsversprechen durch Leistung im Grunde sich nur an junge Postmigrantinnen mit dem idealen Lebenslauf richtet. Sie werden dann an Maßstäben einer weißdeutschen, sich als säkular verstehenden Elite gemessen. Also ein Beispiel, ein Punkt zur Bemessung von Integration ja oder nein, ist der Punkt der Bildung. Und in den Reportagen wurde auch teilweise die Abiturnote genannt, um zu beweisen, wie Musterbeispiel oder nicht Musterbeispiel sie sind. Und die Spanne der Abiturnoten war relativ eng, nämlich sie lag zwischen 1,4 und 1,7 oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, das ist beispielhaft der Gradmesser für eine gelungene Integration. Und das ist im Effekt, führt das dazu, dass der Erfolg der als integriert Begriffenen den Beweis dafür liefert, dass man es, also was auch immer es sein soll, aber man kann es doch schaffen, wenn man sich nur richtig anstrengt. Gleichzeitig werden die sogenannten Musterbeispiele zu Ausnahmen stilisiert, die in der Masse einer nicht näher bestimmten Gruppe von Integrationsverweigerern gegenübergestellt wird. Besonders, auch wenn nicht unbedingt neu, ist dabei, dass die herkömmliche Trennung von wir und sie mit einer Spaltung einhergeht, einer Spaltung der anderen einhergeht. Auf der einen Seite eben die Musterbeispiele, auf der anderen Seite die Integrationsverweigerer. Aber auch die Musterbeispiele bleiben Teil der anderen, unabhängig davon, welche Leistungen sie tatsächlich erbringen. Denn ist ja relativ logisch, also weil wenn Musterbeispiele bemessen werden, ob sie jetzt integriert sind oder nicht integriert sind. Also mich würde ja niemand fragen, ob ich integriert bin oder nicht integriert bin. Also insofern bleibt ja trotzdem die Markierung vorhanden. Dieser zunehmende Bezug auf die Leistungsfähigkeiten und auf die erbrachte Leistung in der Integrationsdebatte zeigt, dass in der Integrationspolitik die neoliberale Wende relativ klar vollzogen wurde. Es zeigt sich aber eben auch, dass die offene biologistische Argumentation zwar nicht verschwindet, also sie kommt immer wieder mit neuen Deckmänteln hervor, und auch Sarrazin hat sie auch nochmal zugespitzt und vorher Nichtsagbares sagbarer gemacht, Stichwort so genetischer Rassismus. Aber dennoch scheint sie, zumindest was die Sarrazin-Debatte, also da kann ich es aufgrund dieser Analyse sagen, und das deckt sich auch mit anderen Arbeiten dazu, scheint diese eher biologistische Argumentation in den Hintergrund zu geraten, und es setzt sich eher diese liberale Entgegnung durch, also dieser Verweis auf eine vermeintlich neutrale Leistung. Auf den ersten Blick könnte man vielleicht aus einer linken Perspektive sagen, dass dem was Positives abgewonnen werden kann, wenn also genetischer Rassismus nicht mehr so eine große Rolle spielt und individuelle Leistung im Vordergrund steht. Das Problem ist aber, dass natürlich das rassistische Wissen auch in dieser neoliberalen oder in dieser liberalen Wendung nicht verloren geht. Vielmehr verschränkt sich das mit diesem und bringt eine neue Stärke praktisch des Integrationsparadigmas hervor. Bedingung für Integration ist dann eben, sich so wie die dargestellten Musterbeispiele sich anzustrengen. Und genau, dass die Musterbeispiele trotzdem in rassistischer Weise markiert werden, habe ich gerade schon gesagt, aber sie sind eben dann trotzdem Gegenstand von Integrationsanforderungen. So werden die migrantischen Leistungsträger nicht zu deutschen Leistungsträgern, sondern sie bleiben im Raster der Migrantinnen die sich allerdings durch ihre Leistung und dem daraus resultierenden gesellschaftlichen Beitrag besonders in Form von Steuern verdient gemacht haben. Sie bleiben ein Teil der anderen trotzdem damit. Damit wird Rassismus insgesamt nicht thematisiert, beziehungsweise es wird sogar noch verschleiert, wenn überhaupt von Rassismus die Rede ist, in diesen Reportagen beispielsweise, aber das sieht man eigentlich in fast allen Beiträgen, die in den Mainstream-Medien vorkommen, erscheint Rassismus als vielleicht lästige, aber auf jeden Fall überwindbare Hürde von, also für Menschen. Es geht auch so weit, dass dann teilweise in Artikeln oder in Reportagen es heißt, ja, vielleicht gerade weil er oder sie so eine harte Schule durchgemacht hat, konnte die Person sich jetzt so und so durchsetzen und hat jetzt ja auch 3 Doktortitel. Und in dieser Deutung, also beziehungsweise das als Hintergrund, wenn die Leistung das Bestimmende ist, da fällt natürlich ein Argument weg, warum jetzt Menschen, also warum es so etwas wie eine sogenannte migrantische Unterschicht gibt. Weil Rassismus als Begründung für die Position tatsächlich vieler Postmigranten am Ende der sozialen Rangskalen kann ja dann nichts mehr mit Rassismus zu tun haben in der herrschenden Logik. Also in der herrschenden Logik wird dann die Existenz von einer sogenannten migrantischen Unterschicht auf eine vermeintliche Kultur der Leistungsverweigerung zurückgeführt. Und diese Kultur der Leistungsverweigerung kann dann je nach rassistischer Fasson mit Religion, Kulturkreisen oder Genen begründet werden. Und selbstverständlich bleiben nicht nur Rassismus, sondern auch Klassenverhältnisse hier dethematisiert. Und die Frage, zum Beispiel, wie ich es kurz anhand der 50er, 60er Jahre dargestellt habe, also die Frage, warum soziale Verhältnisse sich so ausdrücken, wie sie gerade sind und was das vielleicht auch mit einer Politik seit den 50er Jahren zu tun hat, wird hier nicht gestellt. Und Klassenverhältnisse bleiben insofern natürlich auch dethematisiert, weil die notwendige Produktion von Gewinnern und Verlierern im Kapitalismus und der Einfluss eben von Rassismus auf die Zusammensetzung von sozialen Klassen nicht Thema sind, sondern stattdessen eben dann über Lern- oder Leistungsbereitschaft oder über sonst was gesprochen wird. Also zum Beispiel wird darüber fabuliert, dass vermeintliche oder tatsächliche Muslime Bildung, nicht so ein großes Interesse an Bildung hätten, weil das ja in der Kultur des Islams nicht so angelegt wäre, ein häufiges Argument. Also es zeigt sich deutlich, dass, ist jetzt hier so ein Versuch eines Fazits, es zeigt sich deutlich, dass in den Jahren 2007 fortfolgende die Integrationsdebatte mehr und mehr bestimmt ist durch Leistung, durch Nützlichkeit, durch Ökonomie und die Sarrazin-Debatte war da im Grunde nur der deutlichste Ausdruck. Die Verknüpfung von Leistung und Rassismus zeigt dann ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Stärke, indem unter diesem Begriff der Leistung alles Mögliche gefasst werden kann. Da können die sogenannten Musterbeispiele gefasst werden, die gut ausgebildeten Fachkräfte aus dem Ausland, aber eben auch sogenannte Integrationsverweigerer und unerwünschte Geflüchtete. Sie können dann alle da unter diesem Raster mit der Hintergrundfolie der ökonomischen Verwertbarkeit bemessen werden. Und zum Schluss, anhand der sukzessive dominanter werdenden Formation von Rassismus und Leistung in der Integrationsdebatte lässt sich eben auch zeigen, dass der Rassismus, bezogen jetzt auf das, was ich vorgestellt habe, durchlässiger operiert als die eher traditionellen Formen des Rassismus. Und da leite ich jetzt mal über. Ich bekomme sofort bessere Laune, wenn ich mehr als einmal in einer Veranstaltung das Wort Kapitalismus höre. Das ist so mal super. Moment. Ja. Okay. Könntest du mich jetzt hören? Nein. Nein, du musst das Mikro eigentlich wirklich ganz nah an den Mund nehmen, sonst geht es nicht. Okay. Ja. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein, aus unterschiedlichen Gründen. Der größte Grund aber ist es, dass ein Bruder von mir und eine Schwester von mir hier gekommen sind. Die Maria und der Siddiq. Beide sind die neuen Gesichter der Migration nach Deutschland, die neuen Gesichter, die neuen Subjektivitäten der Migration, der neuen europäischen Migration nach Deutschland. Und ich fühle mich sehr, sehr geehrt, und, ja, dass ihr hier seid. Ich weiß, dass ihr beide auf unterschiedliche Weisen, unterschiedlich tausende von Kilometern, ihr euch zurückgelassen habt. Ja. Ich habe versucht, mich an die Hausaufgaben zu halten, die ihr gestellt habt. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, eure bestimmende Art, unseren meinen Vortrag zu framen. Ich habe es, ich versuche und ich hoffe, ich werde dem gerecht. In der Tat, oder sagen wir es anders. Ich glaube nicht, dass ich etwas anderes sagen werde, als mein Freund Sebastian schon erzählt hat. Das heißt, diejenigen, die schon das Gefühl haben, dass sie alles über Rassismus verstanden und kapiert haben, die müssen nicht auf mich unbedingt, nicht unbedingt auch meinen Vortrag hören. Okay, und es ist gleichzeitig eine Warnung. Weil ich werde tatsächlich versuchen, aus einer symptomatologischen, einer eher phänomenologisch anmutenden, spontane Kritik von rassistischen Verhältnissen in Deutschland, ein Konzept Kapitalismuskritischer Rassismusanalyse zu liefern. Und ich freue mich besonders hier, es in Berlin machen zu können. Meine Hauptthese ist es, dass Rassismusanalyse eigentlich nicht unbedingt, eigentlich einen hohen Preis hat. Es hat für die von Rassismus Betroffenen sowieso einen hohen Preis, und es hat auch den Preis, den wir alle sozusagen von Rassismus Profitierenden einen noch größeren Preis und eine noch größere Aufgabe, nämlich Rassismus richtig definieren zu können, um ihn effektiver bekämpfen zu können. Eine Rassismusanalyse, die gleichzeitig nicht imstande ist, Kapitalismuskritik zu sein, ist für mich Diversity Blanc. Und davon, glaube ich, habt ihr hier in Berlin genug. Okay. Der erste Teil meines Vortrages bezieht sich auf die Konstrukt, auf die gewaltförmige Geschichte der Durchsetzung des Konzeptes der Rasse. Der zweite Aspekt ist, hat mit einer Analyse, mit der defizitären Analyse eines Rassismus, der glaubt, im Zeichen der Race, der Rasse, ausreichend Rassismusanalyse machen zu können. Und der dritte, und da glaube ich, werde ich versuchen, tatsächlich eurer Aufgabe gerecht zu werden, ist der Versuch, eine staatstheoretische Annäherung an der Geschichte und der Gegenwart von Rassismusanalytik zu betreiben. Das heißt, für die Freunde und Freundinnen von Poulantzas wird etwas auch heute zu hören sein. Okay, und ich werde am Ende meine Rassismusvorstellung, meine Rassismusanalytik mit der Theorie der Autonomie der Migration in Verbindung bringen. Das heißt, ich werde versuchen, Rassismus und rassistische Unterwerfungsverhältnisse als Antwort auf die grundsätzliche Mobilität, Freiheit der Mobilität, auf die grundsätzliche Freiheit der mobilen Welten der Arbeit in der Geschichte des Kapitalismus. Summa summarum, man kann nicht Kapitalismus ohne Migration verstehen und man kann nicht Rassismus analysieren und effektiv bekämpfen, ohne gleichzeitig oder vielleicht sogar primär Kapitalismuskritik darin artikulieren zu müssen. Und das ist keine ethische Frage, es ist eine analytische Konsequenz. Okay. Eine der großen Fragen in der Rassismusforschung ist die, wie überhaupt Gruppen konstituiert werden, die dann rassistisch marginalisiert werden können. Eine kritische Analyse muss dabei der Falle entgehen, den Rassismus aus der Perspektive der Rassisten oder der Rassistinnen zu erklären. Das hast du auch sehr schön gemacht mit der Dekonstruktion der Sündenbock-These, indem Eigenschaften der von Rassismus marginalisierten Personen, zum Beispiel deren Hautfarbe, deren anderes Aussehen oder deren Eigenschaften, Religion und Herzen etc. angeführt werden. Das heißt, durch das, es geht darum, eine Rassismusanalytik zurückzuweisen, die primär über das Attributationsarchiv des rassistischen Wissens funktioniert. Es kann nicht sein, dass wir und unsere Feinde den gleichen Rassismusbegriff besitzen. Um nicht die historisch durch die Gewaltverhältnisse entstandenen identitären Markierungen zu wiederholen und auf diese Weise vielleicht rechtfertigen, müssen in den Machtverhältnissen die Widerstände, Praktiken, historische Konstellationen reflektiert werden, in denen Rassialisierung relativ, also eben in Beziehung zu anderen Machtverhältnissen, durchgesetzt wird. Rassismus ist schon die Geschichte rassistischer Waffen gewesen. Ein Blick in die Geschichte der rassistischen Herrschaft, der brutalen rassistischen Herrschaft zu werfen, hilft, um die Willkürlichkeit und Variabilität rassistischer Grenzziehungen sichtbar zu machen. So hat zum Beispiel der postkoloniale Theoretiker Paul Gilroy nachgezeichnet, wie die Aufteilung von Bevölkerungen überhaupt entlang rassistischer Hierarchien immer wieder gewaltvoll durchgesetzt worden sind. Das rassistische Projekt musste erstmal mit Gewalt durchgesetzt werden, damit es rassistisch wirken könnte. Denn selbst die biologische Begründung der White Supremacy stellt nur eine mögliche Rationalisierungslinie rassistischer Bevölkerungspolitik unter vielen dar. Ist ein wichtiger Aspekt stellt sich für mich heraus. Und das ist die erste Konsequenz sozusagen, das quickie Genealogie der Brutalität der Geschichte des Rassismus. Rassismus ist ein Machtverhältnis, das eine Gesellschaft primär nach innen gewaltformig organisiert. Ja? Zwar geht selbstverständlich mit der Geschichte der Aufklärung geradezu eine Besessenheit von der wissenschaftlichen Erforschung der Rassen einher, grundsätzlich aber vermissen sich kulturelle und biologische Rassismus, wenn auch nicht immer zu gleichen Anteilen. Der Rassismus ist schon immer ein hybrides Konzept von Biologie und Kulturalisierung gewesen. Dabei ist die Unterwerfung nahezu immer, und das ist extrem wichtig für mich, in eine Struktur der kapitalistischen Ausbeutung eingeschrieben und die rassistischen Vorstellungen entstehen auf der Grundlage dieser Ausbeutungsverhältnisse. Es gibt keinen Rassismus ohne Ausbeutungsverhältnis. Diese Erkenntnis ist wichtig, um nicht dem Kurzschluss zu erliegen, Menschen würden tatsächlich aufgrund ihrer anderen, in irgendwie gearbeiteten Hautfarbe oder kulturalisierte Identität unterdrückt. Okay, obwohl schwarze marxistische Intellektuelle wie Du Bois oder Eric Williams oder James längst auf den Charakter der Sklaverei und der Plantage als explizit moderne kapitalistische Ausbeutungsform und als solche umkämpfte und teilweise auch besiegte hingewiesen hatten, hat diese epochale Einsicht erst mit den Studien von Theodor Ahlen und Robert Stanford zu Sklaverei und unfreier Arbeitskraft Eingang in die Theoriebildung der kritischen Rassismusforschung gefunden. Ahlen und Steinfeld, zwei sehr wichtige Weiße, würde ich sagen, Forscher der Geschichte der weißen Arbeiterklasse und deren Verhältnis zu Rassismus, verweisen darauf, dass die sogenannte Erfindung der weißen Rasse der Geschichte der gewaltvollen Durchsetzung einer rassistischen Segregation der Arbeitskräfte folgte. Es gab zuerst eine gewaltvoll durchgesetzte Segregation rassialisierter Arbeitskräfte, die dann rassistisch Zusammensein organisieren mussten. Und kommen auf eine für mich, und ich glaube, das würde ich sehr, sehr gerne mit euch diskutieren wollen, für die historisch fundierte Rassismustheorie entscheidende Entdeckung. Sklaverei ist nicht das Produkt des Rassismus, sondern Rassismus ist eine Folge der Sklaverei. Ich glaube, diese Schlussfolgerung ist extrem wichtig für eine kapitalismuskritische Analyse kapitalistisch-rassistischer Ausbeutungs- und Unterwerfungsverhältnisse. Rassistischer Ein- und Ausschluss war sogar innerhalb einer Biografie möglich. So konnten deutsche Kolonialisten in Tansania, in der Regel Proles, die geglaubt hatten, im Kolonialisten-Projekt etwas davon abzubekommen, ihre Rechte und staatliche Unterstützung oder den Erwerb von Grund oder das Wahlrecht verlieren, wenn sie eine Tansanerin heirateten. Ebenso wurden rassistische Ausschlüsse einiger Kolonisierten aufgehoben, das heißt, die rassistische Differenz wurde aufgehoben, wenn die zum Beispiel als weiß sozialisiert galt. Diese Verweise auf die Porosität, ich weiß nicht mal, wie man das auf Deutsch sagt, Durchlässigkeit, Porosität finde ich schön. Sorry. Diese Verweise auf die Porosität, auf die Durchlässigkeit der synkretistischen, der durchmischten, der hybridisierten Aspekte des Rassismus sind wichtig, weil sie deutlich machen, dass rassistische Ausschlüsse politische und soziale Ressourcen sind, die unterschiedlich verteilt werden können und auf keinen Fall statistische Kategorien sind. Rassistische Kategorisierungen sind immer umkämpfte Kategorisierungen und hängen von Kräfteverhältnissen der darin involvierten subjektivierten Personen, Gruppen oder rassialisierten Gruppen ab. Es gibt sozusagen, es gilt, rassistische Unterwerfung als ein antagonistisches Verhältnis zu konzipieren und nicht eine einfach ideologische Anrufung. Okay. Ein negatives Beispiel für eine solche Leseart kapitalismuskritischer Rassismustheorie ist selbstverständlich für die theoretische, ein negatives Beispiel für die, für ein, beziehungsweise das gibt die Gegenposition zu dem, was ich euch erzählt habe, die für mich für paradigmatisch für die theoretischen Fallstricke einer nicht relationalen Rassismuskonzeption, werde ich im Folgenden etwas ausführlicher darstellen. Ich warne euch, es ist ein bisschen polemisch. Das nenne ich das Problem des methodologischen Phänotypismus oder methodologische Epidermiebesessenheit. Das heißt, das Problem, was dadurch entsteht, wenn man die dichotomischen Master-Signifikanten des rassistischen Wissens, schwarz und weiß, trotz anders lautender Bekundungen doch zu einer phänotypischen Beschreibung wird, wie sich in einer neuen Publikation einer von mir nicht besonders geschätzten Wissenschaftlerin Susan Arndt zeigt. In ihrem neuen Artikel Dem Rassismus, sie ist leider, also in dem, was ihr hören werdet, und ich, das ist ein Zitat, es hat nicht mal meine schlimmsten Vorurteile, hat meine schlimmsten Vorurteile übertroffen. In ihrem Artikel, Dem Rassismus widersprechen, Afrika, Kolonialismus und die deutsche Sprache, erscheint jetzt 2012, ich glaube, das hast du rezensiert, das Buch, wo es erschienen worden ist. Nein. Skandal und Rassismus. Ach so, doch, nee, das habe ich nicht. Im Buch, wie heißt das Buch? Skandal und doch normal. Skandal und doch normal. Du konntest nicht rezensieren. Herausgegeben, glaube ich, vom Duisburg-Institut. Vorsicht, Werbung. Lassen sich paradigmatisch die Effekte dieses methodologischen Phänotypismus entfalten. Dieser findet sich nicht im Haupttext, selbstverständlich, ihrer Ausführungen, sondern in einer verräterischen Fußnote. Während es ihr, Susan Arndt, im Haupttext darum geht, ich zitiere, rassistische Diskriminierungsmuster analytisch erfassen zu können, ohne in einer Hierarchisierung von Diskriminierungsmustern zu müden, das antirassistische Mantra, vollzieht sie in der Fußnote dazu eine ebensolche Hierarchisierung, wenn sie schreibt, ich zitiere, Fußnote. Lest Fußnote. Davon ausgehend sind dann auch andere Diskriminierungsmuster, wie etwa Antislawismus oder Diskriminierungen, denen weiße Migrantinnen etwas aus Portugal oder Italien in Deutschland ausgesetzt sind, zu erfassen. Wobei aber eben auch deutlich zu machen ist, dass es sich bei diesen Formen der Diskriminierung nicht um Rassismus handelt, das sagt sie offen. Das ergibt sich maßgeblich daraus, dass Rassismus sich immer und aktuell wieder verstärkt an Hautfarbe als zentrale Kategorie bindet und damit auf einer vermeintlichen Evidenz der Sichtbarkeit von Rassen aufbaut. Die Geschichte der rassistischen Unterwerfung von 3 Generationen Migranten in Deutschland wird auf diese Weise veruneindeutigt und annulliert. Eine andere Perspektive ist also nötig. Eine rassismuskritische Analytik seiner Institutionen. Wir brauchen eine Analytik der Institutionen des Rassismus, der Staatlichkeit des Rassismus. Ihr könnt mich unterbrechen in jedem Moment. Okay, ich werde ein bisschen das schneller machen. Eigentlich hatte ich vorher ein bisschen den Begriff der institutionellen Rassismus zu präsentieren, damit ich ihn staatskritisch auseinandernehme. Ich gehe davon aus, dass ihr im Diskurs des institutionellen Rassismus euch auskennt und ich setze es als bekannt und als gegeben voraus. Was institutioneller Rassismus. Okay. Seit Mitte der 80er Jahre aber arbeitet das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung zu den Themen Rechtsextremismus und Rassismus. Es entwickelte in Anlehnung an Foucaults Diskursbegriff ein Rassismusverständnis, das sowohl Wissen und Handlungen als auch deren institutionelle Verfestigungen in staatlichen Formen umfassen sollte. Okay. Im Rahmen dieser Arbeiten entwickelte Siegfried und Margit Jäger einen Ansatz, nach dem Rassismus ein Dispositiv, ein Gefüge, eine Ansammlung bestimmter Diskurselemente im Einwanderungsdiskurs ist. Ansammlung bestimmter Diskurselemente im Einwanderungsdiskurs ist. Welche die negative Bewertung abweichender kultureller oder körperlicher Merkmale beinhalten. Institutioneller Rassismus ist demnach gleichbedeutend mit administrativem Handeln und seine Grundlage befindet sich auf der Ebene der Gesetze. Es schützt sich. Nachvollziehbar. Institutionen werden, wo so Jäger und Jäger, im Wesentlichen als Staat verstanden. Diejenigen von euch hier, die Soziologen sind, wissen, dass Staat und Institution nicht identisch sind. Ne? Der mit seinen diskriminierenden Handlungen gegenüber Migranten die Grundlage für rassistische Einstellungen liefert. Der Rassismus ist somit Folge, zitiere, des hegemonialen, in Gesetzen gefassten und in der Politik vertretenen Rassismus. Eine kleine Tautologie hier anzumerken. Den staatlichen Instanzen sei eine Mitverantwortung für die rassistischen Handlungen zuzusprechen, vor allem weil der Staat durch sein Gewaltmonopol und seine demokratische Legitimation sich jeder Kritik entziehe. Zwar deuten die Autoren einen Zusammenhang mit der Migration an, indem sie etwas darauf verweisen, dass der Staat auf den Druck der Migration reagiere, ansonsten bleibt aber ungeklärt, weshalb staatliche Instanzen überhaupt rassistisch diskriminieren. Wenn Rassismus schon immer eingeschrieben ist in den Strukturen, in den Institutionen des Staates, dann wissen wir nicht, warum wir überhaupt mit Rassismus zu tun haben. Ein Hinweis könnte dabei die Formulierung geben, nach der die Staatsapparate ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Gesetzen, wie sie sagen, treffen. Staatsapparate funktionieren also nicht bloß automatisch, sondern sind durchzogen von konfliktiven gesellschaftlichen Verhältnissen. Was ist das Problem dabei? Also es schaut sich alles in den was? Es gibt noch eine weitere Komplikation, wenn man institutionalisierten Rassismus auf diese Weise konzipiert. Anfang der 90er Jahre hat Birgit Trommelsbacher diesen Aspekt zur Sprache gebracht, als sie die Interessen der Mehrheitsbevölkerung an der Unterdrückung der Minderheiten thematisierte. Nach ihrem Konzept der Dominanzkultur wollen die Vertreter und Vertreterinnen der Mehrheit ihre Privilegien und Vormachtstellung mit Hilfe ständiger Normierungen gegenüber den Migranten absichern. Kulturelle Hegemonie dient demzufolge der Ausgrenzung und Entwertung der kulturellen Praktiken der anderen, wie sie schreibt. Sie ist Ausdruck individueller, internalisierter Strategien, die sich zugleich in Institutionen niederschlagen. Sehr nachvollziehbar. Dieser Ansatz war hilfreich und wichtig, um die subjektiven Interessen von Frauen und Männern und anderen Geschlechtern an verschiedenen Formen des Rassismus zu verstehen. Woran es ihm jedoch mangelt, ähnlich wie bei Jäger und Jäger, ist die Theoretisierung des unterstellten asymmetrischen sozialen Verhältnisses, innerhalb dessen die Akteure ihre Strategien entfalten. Rassismus, um Rassismus zu erklären, wird Rassismus vorausgesetzt. Tautologischer Zirkel. Es ist zu logisch, damit es wahr ist, will ich damit sagen. Die Ungleichheit, die die Bio-Mehrheitsdeutschen absichern wollen, ist ebenso vorausgesetzt wie der Diskriminierungsrassismus des Staates, der lediglich nach unten ausstrahlt. Gerade hier bestehen jedoch Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung einer Theorie des Verhältnisses zwischen dem Kapitalistenstaat und Rassismus. Ausschlaggebendes Moment dabei ist allerdings eine Umkehr der Perspektive. Nicht primär die Beurteilung der rassistischen Handlungsformen, sondern das Aufzeigen ihres Gewordenseins in ihrer antagonistischen, umkämpften, historischen Verkettung der Geschichte der Gegenwart des Rassismus. Poulantzas & Co. Der institutionelle Rassismus hängt eng mit dem Prozess der Migration zusammen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Rassismus und Migration, in deren Wirkungszusammenhang sich rassistische Ausschließungs- und Unterwerfungspraktiken heute vielfach überlagen. In den Migrationsregimen der Nationalstaaten, aber auch supranationalen Institutionen wie die EU, artikulieren sich nicht nur die Kontrollmodi der Einwanderung in der Form von Grenze und Grenzkontrolle, sondern auch die pluralen Klassen- und Kräfteverhältnisse, die die Unterschichtung und Entrechtung der Migrantenarbeit möglich machen. Das heißt auch, den Zusammenhang zwischen Staat, Volk, Nation und Kapitalismus in den Blick zu nehmen, denn dieser ist es, der letztlich institutionellen Rassismus ermöglicht. Nicht einfach eine Analyse der Hierarchisierungsverhältnisse zwischen denjenigen, die definieren, und den anderen, die definiert werden. Das ist zu bürgerlich. Ihn lediglich zu konstatieren, hieße, ein psychologisches oder anthropologisches Modell des Rassismus einfach auf den Staat zu übertragen, ohne die spezifischen Eigenschaften der Institutionen, der kapitalistischen Institutionen zu berücksichtigen. Okay, was sind nun diese Spezifika? Meines Erachtens musste man, um Institutionen, damit auch den institutionellen Rassismus analysieren zu können, einen materialistischen Institutionsbegriff zugrunde legen. Dabei wäre zunächst Absicht von einem naiven Verständnis der Institutionen zu nennen, nachdem diese nichts weiter sind als gesellschaftliche Konventionen. Man müsste stattdessen darüber nachdenken, welche gesellschaftlichen Verhältnisse sich auf welche Weise in den Institutionen eigentlich artikulieren und welche Transformationen der sozialen und politischen im Prozess dieser Institutionalisierung von Kräfteverhältnissen stattfinden. Das wäre die Voraussetzung, Institutionen in eine Geschichte der rassistischen Verhältnisse einbetten zu können. Denn der Rassismus kann nur in seiner historischen Bewegung verstanden werden. Schließlich bedarf es einer Reflexion der spezifischen Art und Weise, in der rassistischen Praktiken in staatlichen Apparaten überhaupt existieren können. Das heißt also auch eine Analyse der Staatsapparate hinsichtlich ihrer Funktion innerhalb von Migrationsregimen. Bereits Ende der 70er Jahre entwickelte der marxistische Theoretiker Nikos Poulantzas einen relationellen Staatsbegriff, der für die Beantwortung der Frage nach dem Zusammenhang von Staat, kapitalistischer Ökonomie und Rassismus hilfreich sein könnte. Nach Nikos Poulantzas verdichten sich die Klassenverhältnisse im Sinne einer geordneten Verkettung von Effekten im Staat materiell und schreiben sich in seine institutionelle Materialität konstitutiv ein. Verhältnisse werden im Verständnis, in einem staatstheoretischen Verhältnis von Poulantzas immer als eine Verkettung von Effekten, deren Institutionalisierung immer materielle Folgen im Staat haben. Es ist nicht Ideologie, es ist Praxis und es ist Effekt. Der Staat kann demnach nicht als neutrales Instrument betrachtet werden, als leere Hülle, derer sich die jeweils stärkste gesellschaftliche Gruppe, wie zum Beispiel die Rassisten und Rassisten, bemächtigt, auch nicht als Subjekt, das eine abstrakte Macht jenseits der Klassenstruktur besäße. Man kann Rassismus ohne, man kann auch nicht Kapitalismus ohne eine Analyse der Klassenstruktur eigentlich verstehen. Es ist sowohl Kristallisationspunkt als auch der Staat Ort der Klassenauseinandersetzungen. Es ist der Ort, der Staat ist der Ort, die Staatlichkeit ist die Form, in der Kräfteverhältnisse auf der Ebene ihrer staatlichen Vermittlung stattfinden, als Staatsverhältnisse. Mit der Konzeption des Staates als der materiellen Verdichtung von Kräfteverhältnissen fand Poulantzas staatstheoretischer Beitrag seinen populärsten Schlagen. Eine solche Theorie der Kräfte, der Klassenkräfteverhältnisse, nicht Klassenverhältnisse, Kräfteverhältnisse, die Klassenformation erzeugen. Eine solche Theorie der Klassenkräfteverhältnisse unterscheiden zwar Klassefraktionen, das können alle machen, geht aber auf die für unsere Fragestellung entscheidende Klassenzusammensetzung nicht ein. Doch transnationale Migration ist immer ein Prozess der permanenten Neuzusammensetzung der Klasse. Migration ist Einwanderung nicht nur in einem nationalen Territorium. Migration ist eine Einwanderung in die Zusammensetzung der Subalternen innerhalb einer Nation. Migration ist schon immer Migration in die Untersichtungsprozesse der Klasse. Um Migration und Rassismus im strukturellen und institutionellen Aufbau des kapitalistischen Staates bestimmen zu können, bedarf es über Poulantzas These hinaus eine Perspektive auf den Zusammenhang von Rassialisierung und Migration in ihren Wirkungen auf die beherrschten Klassen und ihre Spaltungen. Die Weltsystemtheorie von Immanuel Wallerstein lieferte hierzu bereits in den 70er Jahren einen entscheidenden Hinweis. Ich erinnere euch daran. Ihrer zufolge erwächst Arbeitsmigration aus den Funktionserfordernissen des sich ständig veränderlichen kapitalistischen Weltsystems und seines Zwangs zum Wachstum. Sie ist verknüpft mit Prozessen der Ethnisierung oder Rassialisierung der Weltarbeitskraft und mit der rassistischen Segmentierung des Arbeits- und Vormarktes. Rassismus sei also, das ist seine These, die Institutionalisierung der durch die internationale Arbeitsteilung durchgesetzten Hierarchien. Rassismus, für Wallerstein, ist Institutionalisierung der internationalen Arbeitsteilung. Eine bestimmte Form institutionalisierung der Hierarchie der Arbeits- der globalen Klassenzusammensetzung. Wallerstein weist des Weiteren darauf hin, dass die strukturelle Spannung und Ungleichheit in der internationalen Arbeitsteilung nicht automatisch und unvermittelt, sondern über den Staat in die Strukturen der nationalen Segmentierung von Arbeitsmärkten hineinwirkt. Arbeitsmarkt ist denn die nächste Station der Grenze aus der Perspektive einer rassistischen Unterwerfung im globalen Maßstab und Wohnmarkt. Die Ethnisierung könnte demnach bestimmt werden als ein konstitutives Element der Klassenbildung, und zwar nicht auf der Ebene der Klasse als Produktivkraft, sondern in Bezug auf das kapitalistische Staats- und Gendersinn, das in der strukturellen Desorganisation der Beherrschten besteht. Rassismus spaltet und fügt wieder zusammen das, was zu beherrschen ist. Und das sind nicht nur die von Rassismus Betroffenen. Der kapitalistische Staat reguliert innerhalb der jeweils etablierten Migrationsregime nicht nur die Segmentierung der Arbeitskraft, sondern er kontrolliert auch eine Struktur, das ist sehr wichtig, der differenzierten Reproduktion der Arbeitskräfte. Klassisches Beispiel ist hier wohnen und in Griechenland die Familie von anderen reproduzieren lassen, von anderen Migranten reproduzieren lassen. In der Regel ist es auch eine sehr gezenderte Weiterdelegierung von Kapitalisten, Ausbeutungsverhältnissen. Produktionsverhältnisse sozusagen von ihrem Reproduktionsstandort zu entkoppeln. Transnationalisierung letztendlich kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse. Um zu verstehen, wie diese Reproduktion entlang ethnisierender Kategorien funktionieren kann, bedarf es wiederum einer genauen Bestimmung des Ein- bzw. Ausschlussmodus unter der Perspektive auf die Nationform und ihres Wandels als politisch-ideologische Einheit. Mit anderen Worten, wenn Pulazzas Konzeption des Staates, der Staat durch den Klassenkampf letztendlich strukturiert ist und die Kräfteverhältnisse im Klassenkampf oder Antagonismus die Art und Weise sowie den Umfang markieren, indem die Arbeiterklasse oder die Subalternen im Staat anwesend sind. Auf welche Weise ist dann der Rassismus im Staat anwesend, wenn wir ein ähnliches antagonistisches Modell anwenden wollen? Wir glauben, dass Etienne Balibar's These von nationalsozialem Staat, die er in Anschluss an Pulazzas entwickelte, die theoretische Lücke schließen kann. Balibar zufolge ist die Regulierung, ich zitiere, die Regulierung der Klassenkämpfe und vor allem für den Fordismus, durch die Sozialpolitik und die Institutionen zur kollektiven Sicherung zumindest eines Teiles der Lohnarbeiter, die als Wohlfahrtsstaat, Welfare State oder Sozialstaat bezeichnet wird, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts absolut unentbehrlich für die Erhaltung der nationalen Form des Staates. Zitat Ende. Die Bedeutung des nationalsozialen Staates liegt darin, ein Migrationsregime zu etablieren, das die Rekonstitution der beherrschten Klassen als Desorganisierte ermöglicht. Es geht immer darum, Klassenzusammenhänge als individualisierte, milieuspezifische, desorganisierte gesellschaftliche Formationen zu schaffen und zu etablieren. Diese Desorganisierung, das heißt letztendlich die Abkopplung der kollektiven Reproduktionsmöglichkeiten einer Klasse von ihrer produktiven Tätigkeit auf nationaler und transnationaler Ebene. Diese Desorganisierung ist möglich, weil die in diesem Prozess stattfindende Kopplung sozialer Rechte an die Staatsbürgerschaft, die soziale Staatsbürgerschaft, wie Balibar es nennt, die Nationalisierung der Arbeiterklasse materiell fundiert. Oder fundiert kann. Auf der anderen Seite ist die staatliche Kontrolle von Einwanderung genau der institutionelle Ort, an dem ein Mechanismus der differenzierenden Reproduktion der Arbeitskraft, das heißt der sehr unterschiedlichen und ungleichen Formen stattfindende Reproduktion der Arbeitskraft, dadurch stattfinden kann, dass einem Teil der Arbeiterklasse soziale Rechte vorenthalten werden, beziehungsweise die rechtliche und territoriale Abkopplung von Arbeit und ihrer Reproduktion. Diese Trennung von Lohnarbeit und Staatsbürgerschaft für einen Teil der Arbeiterklasse, der globalen Arbeiterklasse, der mobilen Arbeitskraft dieser Welt, liefert dann die Grundlage dafür, dass sich der Rassismus konstitutiv in die institutionelle Materialität des Staates einschreibt, als Desorganisation der Subalternen der Welt der Arbeit. Die Frage ist aber, warum es die Mobilität der Arbeit ist, die zum Gegenstand der allerersten Politiken der staatlichen Interventionen in dem Arbeitsmarkt sind. Warum überhaupt Migrations- und Grenzregime und warum überhaupt Sklaverei und unfreie Arbeits- und Lohnformspezifische Ausbeutungsverhältnisse? Warum? Moyer Bouton, der große Meister der Theorie der Autonomie der Migration, argumentiert, dass es, und ich finde, das ist sehr wichtig, das ist für mich die wichtigste Lehre eigentlich aus dem Bereich der Autonomie der Migration und die gleichzeitig schrecklichste, oder schreckenerregendste, argumentiert, dass es historisch für den Kapitalismus keineswegs die Notwendigkeit gegeben hat, Lohnverhältnisse als freie zu organisieren. Für den Kapitalismus, für den historischen Kapitalismus, den wir kennen, war es nicht notwendig, Lohn-Arbeitsverhältnisse unter Bedingungen der Freiheit zu organisieren. Lohnarbeit konnte demgemäß auch als Indentur oder Plantagensklaverei existieren. Plantagensklaverei war eine kapitalistische Form von Ausbeutung von Lebens- und Arbeitskraft. Nach Moyer Bouton ist die Arbeitskraft als einzelne, bestimmte oder bestimmbare Entität eine Fiktion. Sie kann nicht im Klassensinn veräußerlicht werden. Es ist erst die Lohnform, das soziale Verhältnis, in der Arbeitskraft überhaupt als Lohnform gelebt werden kann. Es ist die Lohnform, die den Anschein erzeugt, dass die Arbeit verkauft werde und nicht nur ein Teil des Körpers. Und dann verweist zum Beispiel auf den volkstümlichen Ausdruck Affermas de Bras, verpachtende Hände der Armen, der der Sache näher konnte. Die Lohnform verdeckt vor allem, dass es nicht nur eine individuelle, weil bis dahin kommen alle Liberalen mit. Es ist nicht nur eine individuelle Disponibilität, die verkauft wird, eine individuelle Fähigkeit zum Arbeiten, die Nutzigkeit, die für mich eigentlich eine bürgerliche Kategorie ist, die verkauft wird, sondern eine soziale und vor allem kollektive Kraft, das Kapitalverhältnis in Wert zu setzen, als ein Verhältnis, in dem alles zu Ware gemacht wird. Das ist der Grund, warum es kein Kapitalismus geben kann oder geben konnte, ohne die Durchsetzung einer freien Lohnarbeit. Weil der Kapitalist oder die Kapitalisten im Moment der Inwertsetzung immer aufs Neue sein Geld oder ihr Geld riskiert, das er oder sie eingesetzt hat, ist gerade die Lohnform diejenige Form der Bezahlung, mit der die grundlegende Unsicherheit des ganzen Prozesses der Produktion und Erzeugung von Wert am besten bewältigt werden kann. Aus der Perspektive des historischen Kapitalismus. Aus der Perspektive des damit etablierten Antagonismus kann jede nicht vertragliche Freiheit nur als die Weigerung des Arbeiters, der Arbeiterin, verstanden werden, zu arbeiten und Kapital zu ermöglichen, zu valorisieren. Demnach ist der Arbeiter oder die Arbeiterin genau nicht frei, nämlich nicht frei, die Position der abhängigen Arbeit zu verlassen, sondern nur sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Die Geschichte der Kontrolle der Mobilität ist die Geschichte der Erzeugung von Wert unter Bedingungen von Immobilisierung. um überhaupt Arbeitskräfte als erzeugen zu können, die nicht ihre Freiheit verlieren können, sondern nur ihre Disponibilität der Erzeugung von Wert. Arbeitskraft verkaufen. Wenn es, und ich komme jetzt zum letzten und allerletzten Punkt. Danach, wenn es aber nur darum ginge, sich teurer zu verkaufen, so wäre der Unterschied zwischen dem Sklavenmarkt und dem freien Arbeitsmarkt nur der, dass die Zwischenhändler verschwunden sind, die Sklavenhändler. Historisch wird die Mobilität zum Gegenstand der staatlichen Intervention, weil der Lohn, die Lohnform, zu diesem Zeitpunkt nur einen Teil der Reproduktion der Arbeitskraft ausmacht und die Arbeiter und Arbeiterinnen auf Subsistenzproduktion zurückgreifen könnten. Die Freiheit, in die abhängige Arbeit einzutreten, war zugleich die Freiheit, sie zu verlassen. Und um die Einschränkung dieser Freiheit, der Mobilität der Arbeitskraft und ihre rassistische Organisation, sozusagen, und ihre rassistische Regulierung geht es bis heute. Vielen Dank.